Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, der Podcast der Piratenpartei NRW. Heute mit Bernd Pirat und Daniel Zahn. Es geht darum, mal wieder abzufragen, was der Vorstand so in den letzten Wochen getrieben hat. Hallo Daniel. Ja, schönen guten Abend. Ja, wie gesagt, wir hatten uns kurz vorher drüber schon mal unterhalten und du hattest mir als wichtigsten Punkt der letzten Woche das UG-Konzept genannt. Kannst du dazu sagen, wie da momentan die Entwicklungen weitergegangen sind? Ja, also wir haben jetzt vor ein paar Wochen beschlossen, dass wir das Konzept jetzt auf jeden Fall auf den Weg bringen werden. Die Tage gingen dazu auch schon mal in der Ausarbeitung des ganzen Systems rum, wie das laufen soll, was für Mittel benötigt werden etc. Und im Groben und Ganzen haben wir dem ja freie Fahrt gegeben, halt jetzt auf Landesebene eine eigene Unternehmensgesellschaft aufzumachen, um halt einen Shop für Werbemittel zu fahren. Da habt ihr jetzt, der Sitzungsbeschluss damals war, das habe ich noch im Kopf, dass ihr 12.500 Euro bereitstellen wollt. Das ist jetzt dabei geblieben, also das Geld habt ihr quasi angewiesen. Das Geld ist noch nicht raus oder sowas, soweit ich weiß. Das war jetzt erstmal nur der Beschluss, dass wir es halt machen wollen und dass die Summe auf jeden Fall zugewiesen wird. Wir haben halt jetzt, ich habe den Namen jetzt gerade leider nicht im Kopf, wer das Projekt jetzt erstmal hauptsächlich begleiten wird. Das dürfte Michael Lebedack sein. Genau. Ich habe es halt nicht so mit Namen. Ich habe einen Podcast mit ihm darüber gemacht, von daher weiß ich den Namen, deswegen. Also. Okay, super. Nee, haben wir jetzt, die Ausarbeitung und den Geschäftsplan so ein bisschen bekommen und werden das sicherlich am Donnerstag jetzt bei der nächsten Vorstandssitzung auch nochmal weiter thematisieren, wie wir da jetzt genau vorgehen. Aber dass wir das auch definitiv jetzt machen, ist jedenfalls beschlossene Sache. Und wie viele Millionen, Milliarden erwartet ihr? Ach, zumindest, dass wir es so reingesteckt haben, hoffentlich. Ne? Ja, hoffentlich. Also irgendwelche Wunschgedanken haben wir uns wirklich nicht keine Gedanken gemacht, aber wird schon vernünftig werden, denke ich. Also Bedarf ist ja auf jeden Fall da, Bedarf gibt es ja immer an vielen Sachen. Ne? Also angefangen bei irgendwelchen T-Shirts oder was auch immer, Kugelschreibern etc. Also das wird schon funktionieren, denke ich. Ja, das denke ich auch mal. Also das hörte sich auch alles für mich ganz gut an soweit. Wie gesagt, wir haben einen Podcast darüber gemacht, wenn man sich dazu nochmal was anhören möchte, beziehungsweise ist auch die Vorstandssitzung bei uns online für den geneigten Hörer, falls er da nochmal sich schlau machen möchte. Gut, ich habe auch mitbekommen, dass ihr in Gelsenkirchen wart, in wichtiger Mission. Was war denn da los? Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil ich selber nicht in Gelsenkirchen war zu dem Zeitpunkt. Es gibt halt ein paar Ecken in NRW, wo ein bisschen, ein paar kleine Streitigkeiten, ein paar Unstimmigkeiten herrschen und ein Teil des Vorstands, meines Wissens nach waren es, glaube ich, 4 oder 5 von uns, waren letzte Woche mal da, haben sich das Ganze halt mal angehört, um mal einfach so eine Bestandsaufnahme erst mal zu machen. Was ist dabei rumgekommen? Weißt du das, oder? Ja, es war im Prinzip einfach nur zu gucken, was von, wo halt die Fronten liegen, wer sich vielleicht mit wem nicht kann oder nicht miteinander auskommt und das wird sicherlich auch nochmal Thema der nächsten Sitzung werden, wenn auch sicherlich nicht öffentlich. Aber es ging halt erstmal darum, wirklich mal live vor Ort mitzubekommen, wie das Ganze halt abläuft oder wie verhärtet die Fronten sind. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, dass die Gelsenkirchen auf der anderen Seite natürlich echt schöne Arbeit machen, weil die ja für, ich glaube, Ende August eine GEMA-Veranstaltung planen, die halt wirklich bisher sehr, sehr gut aussieht. Planen die das für sich, für die Kommunalebene aus oder planen die das für den Landesverband, also überregional? Das soll schon eine größere überregionale Sache werden. Chrissy war auch vor ein, zwei Wochen mal schon in Gelsenkirchen und hat sich die Halle mal angeguckt. Das wird wohl eine Veranstaltung für bis zu 200 Leute werden. Und das sieht halt sehr gut aus. Also nur um jetzt Gelsenkirchen nicht irgendwie auf einen Streitort irgendwie reduzieren zu wollen, die machen da mitunter auch echt super Sachen. Ja, das hört sich doch gut an. Weißt du, ob die rein zufällig, ich frage jetzt mal aus Eigeninteresse, für die Kommunalarbeiter schon was ausgearbeitet haben? So, ich sag mal, Sachen, wie man für einen Stammtisch oder so gebrauchen kann? Oder wenn die Gelsenkirchener das nicht gemacht haben, ob es das überhaupt irgendwo gibt? Was die Gelsenkirchener mit der Kommunalarbeit jetzt wirklich machen, da bin ich nicht genau drin. Ich weiß, dass ja jetzt ein, zwei AKs gegründet wurden für den Zweck, aber da müsste man, glaube ich, die Gelsenkirchener selber fragen. Also nee, ich meinte jetzt gerade für, ja, im Prinzip, ob es für die Kommunalverbände schon irgendein GEMA, ich nenne es mal Toolbox gibt, die man sich bestellen kann oder wo man sich die Ideen holen kann, das dann selber drucken zu lassen oder so für die eigenen Infostände, dass da vielleicht auch das GEMA-Thema größer gemacht wird. Ach, mit Bezug auf die GEMA. Wir werden auf jeden Fall, ich habe mich mit Klaus schon mal zusammengesetzt, mal die Tage, wir wollten eh so ein bisschen Agenda-Setting auch in die Richtung betreiben und uns mal überlegen, wie wir da vielleicht auch landesweit in den nächsten Wochen und Monaten was Größeres aufziehen können, mit auch mit Beteiligung von kommunalen Kneipen oder Diskotheken etc. Dazu wird es dann sicherlich auch Flyer geben, Infomaterial geben und etc. Aber das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und wollen da auf jeden Fall die nächsten Wochen was machen. Wird sicherlich auch Thema am Donnerstag werden. Ja, das kannst du. Ich frage, wie gesagt, ich frage aus eigenes, weil ich komme aus Bochum und wir haben das über Monate rein und ich fände das da eine spannende Idee. Ich muss auch mit unseren Kommunalleuten drüber sprechen, ob man da mal einen Stammtisch machen kann. Aber da wäre halt Infomaterial ganz gut, weil wir sind in Bochum leider ein paar wenig Leute, die aktiv sind und deswegen ist es immer schwierig, alles vorzubereiten, wenn man gerade noch in anderen Projekten steckt. Ich kann nur so, ja, ich bin halt gerade dabei, möglichst Infomaterial für den Flyer zusammenzusammeln. Ich bin ja ein bisschen in dem Thema drin, wenn man so was sagen darf. ich sammle halt gerade alles so zusammen, was sich so in den letzten Wochen und Monaten einfach wirklich zu dem Thema mit den GEMA-Erhöhungen, Preiserhöhungen zu ergeben hatten. Wir werden dann sicherlich versuchen, wir werden dann mit der AG Werbemittel auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen, denke ich, wird relativ zügig gehen müssen, auch einen Flyer entsprechend erstellen und bereitstellen und ausformulieren. Wenn ihr da was zusammen habt, da muss ich jetzt auch wieder eigennützig fragen, ich bin heute sehr eigennützig, merke ich gerade, vielleicht einen Podcast mit uns zu machen, um die ganzen Sachen und den Flyer auch mal zu erklären und zu erklären, was dahinter steckt, damit die Leute vor Ort eventuell einen Handlungsfaden haben, den sie sich anhören können, damit sie die Argumente da kennen. Ja, natürlich, das war jetzt alles eine sehr grobe Idee, die jetzt in den letzten Wochen im Prinzip zwischen uns zwei so ein bisschen ausgereift ist, da auch halt entsprechend irgendwie vielleicht zwei Eventwochen oder Eventwochenenden anzusetzen oder wir hatten so Ideen von wegen, man könnte ja zum Beispiel einen wirklich Tag machen, an dem nur GEMA-Musik gespielt wird, man könnte einen Tag machen, wo möglichst keine Musik gespielt wird, im Protest gegen die GEMA. Das sind aber alles halt nur so grobe Ideen, die jetzt irgendwie im Raum standen, weil die sich erst in den letzten Tagen entwickelt haben. Daher ist es halt erstmal ein Konzept, was wir jetzt sicherlich in ein, zwei Tagen einfach ein bisschen ausarbeiten werden. Ja gut, also wie gesagt, wenn ihr da Infos irgendwann mal zu verbreiten habt, könnt ihr uns gerne ansprechen. Ja, mach mal sowieso. Willst du verbreiten, wenn wir das sowieso, wenn das ein bisschen Handfesteres gibt. Ja klar, wir machen ja einen Rück- und Ausblick und von daher immer auch mal, was vielleicht kommt, sagen. Ist immer ganz gut. Und du hast mir erzählt, ihr hättet euch getroffen zum Grillen vom Vorstand, um euch ein bisschen näher kennenzulernen und dann auch mal Aufgaben zu verteilen. Wie war der Abend denn so? Habe ich wieder ein Disconnect? Okay, bist wieder da? Ja. Okay, soll ich schon mal den Satz einfach nochmal anfangen? Ja, nach dem Grillen hatte ich gefragt. Ja, okay, also wir haben uns letztes Wochenende halt als kompletter Vorstand zusammen bei der Stefanie Nöther, unserer Schatzmeisterin, zu Hause getroffen, ab mittags 13 Uhr. Wir zum Grillen, gemütlichen Zusammensitzen, einfach so ein bisschen austauschen, beschnuppern, beziehungsweise in der Form, wie wir uns halt noch nicht kennen. Ich meine, die meisten Leute von uns kennen sich halt schon ja doch deutlich länger. Und da halt so ein paar Themen angesprochen, gerade was halt noch so ein bisschen organisatorischen Kram angeht, was wir noch so für Mittel für uns beschaffen müssen und haben dann auch mal so angesprochen, wer welche Aufgaben jetzt im Vorstand übernehmen möchte, was wir jetzt auch am Donnerstag, müsste das schon in der Geschäftsordnung dann auch drinstehen, veröffentlichen werden. Ich kann jetzt Entschuldigung. Ich wollte gerade fragen, wenn das Donnerstag veröffentlicht wird, kannst du uns denn dann trotzdem hier schon mal was leaken? Also wer was in Zukunft macht, darfst du uns da schon was sagen oder ist da Schweigegebot bis Donnerstag? Hallo, hörst du mich? Ist mein Mikro kaputt? Ich höre dich. Ich spreche auch. Nee, dann habe ich dich gar nicht gehört, wenn du darauf geantwortet hast. Also ich sag mal, meine Frage war zu Ende. Ich habe zumindest versucht zu antworten, keine Ahnung. Schön. Ja, das ist die Technik. Wir lassen das, glaube ich, auch drin, um ein bisschen für Spaß zu sorgen oder so. Ich höre dich wieder nicht. Also wenn du redest, dann... Ich sehe gerade meine Tastatur fuckt rum. Okay. Alles klar. Ich wollte gerade fragen, die Batterien alle ja, sind. Die setzt zwischendurch so ein bisschen aus. Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie noch funktioniert die nächsten paar Minuten. Aber solange ich, glaube ich, hier drauf drücke und nicht loslasse, funktioniert das. Schön, okay, ja. Ich versuche da nochmal zu antworten. Also ich kann ja, es hat jetzt nichts mit verheimlichen oder nichts genau sagen dürfen zu tun. Ich kriege das halt sicherlich nur nicht alles auf die Reihe bei den neuen Leuten. Das meiste dürfte natürlich bei den meisten Positionen klar sein, dass jetzt unsere Vorsitzenden halt primär Öffentlichkeitsarbeit machen oder auch so ein bisschen in Streitschlichterfälle mit reingucken wollen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere politischen Geschäftsführer ein bisschen. Dass jetzt Jörg und Carsten weiterhin die Verwaltung natürlich hauptsächlich übernehmen werden, ist auch klar. Steffi hat halt die Finanzen. Ich werde halt auch weiterhin ein bisschen mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weitermachen, ein bisschen den Tracker übernehmen, mich noch ein bisschen auch in die NRW-Webseite einklinken primär. Aber Ja, im Groben und Ganzen ist das ja so abgesteckt. Ja, Alexander Reinsch wird halt den Klaus unterstützen als politischen Geschäftsführer, also sprich halt Politik nach innen ausrichten. Aber das war halt viel. Wir haben da bestimmt irgendwie 1,5 Stunden über das Thema gesprochen. Dementsprechend kriege ich das jetzt auch nicht alles zusammen. Ja, ist ja kein Problem. Es geht ja Donnerstag dann mal festgeschrieben und dann kann man das Donnerstag bestimmt auch hören. Und wir werden auch, denke ich mal, die Sitzung wieder bei uns veröffentlichen. Von daher alles kein Problem, diese Information mitzubekommen. Aber so, Mensch, ihr habt euch verstanden, ja? Ja, alles super. Alles prima und alles super. Ich meine, ich glaube, die 8 von 9 von uns Leuten kennen sich ja eh im Prinzip schon seit fast 3 Jahren. Oder zumindest seit so 2,5 Jahren. Verstehen uns auch alle super, kennen uns gesagt schon länger und sind bisher auch super miteinander ausgekommen. Steffi macht auch eine super Figur bisher. Absolut sympathisch und passt da super rein. Also, ich sehe da irgendwie keine Bedenken, dass wir nicht miteinander wunderbar auskommen können. Ja, das war super. Da kann ich auch eine kleine Anekdote kurz zwischen erzählen. Wir hatten eben einen Spelunkencast, da war der Klaus Hammer dabei. Und der hat dann auch so geschwärmt von eurer, wie ihr euch verstandet, hin und her. Und der Klaus Grafe sagte dann ganz trocken, dass sich das anhört wie so ein Filmdarsteller nach dem letzten Dreh, wo wieder alles super und toll war. Also, ich kann zumindest bestätigen, dass diese Rückmeldung schon von 2 Vorstandsmitleuten bei mir angekommen ist. Ja, es mag ein bisschen überschwänglich vielleicht sein, aber es ist einfach nur so der Eindruck, ja, den man halt so hat und... Ja, es ist ja auch wesentlich besser, als wenn du jetzt sagen würdest, ihr könnt alle nicht miteinander und das nächste Jahr wird ganz, ganz schlimm. Das wäre ja ganz, ganz grausam. Ja, jetzt hat meine Taste wieder versagt für eine spontane Antwort. Schön, ja. Ja, die andere Frage war, die ich so hatte, mir ist beim letzten Mal gesagt worden, da habe ich mit Fitz gesprochen, dass du relativ fleißig beim Request-Tracker jeden Tag 140, 150 Anfragen weggearbeitet hast. Und da wollte ich einfach mal fragen, wieso der Stand beim Request-Tracker ist. Habt ihr da jetzt Land erreicht und alles aufgearbeitet, oder? Ich habe jetzt die ersten paar Wochen einfach dazu genutzt, dann wirklich mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, es ist halt einiges liegen geblieben, nur durch die ganzen Wahlen, durch die ganzen Sachen, die halt die letzten Monate anstehen. Also kann man auch keinen Vorwurf draus machen, weil da auch offen gestanden ziemlich viel seltsames Zeug aufläuft. Also alles, was man sich letztendlich denken kann, was in so einem Mailfach halt landen kann. Habe ja jetzt in den ersten 2 Wochen, glaube ich, gut 500 Anfragen weggearbeitet, waren jetzt über 200, die noch offen sind. Aber es ist alles auf jeden Fall Hände über. Was jetzt neu reinkommt, das wird relativ fix bearbeitet. Also wir sind auf jeden Fall da, was das angeht, handlungsfähig und bleib auch mit dem Rest noch weiter dran. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Wie steht's denn mit Stefanis Arbeit? Da war ja auch so ein Riesenberg abzuarbeiten. Mir ist gesagt worden beim letzten Mal, dass das September angepeilt ist, das Ganze aufgearbeitet zu haben. Kannst du da einen neuen Sachstand verraten oder? Im Grunde kann ich das nur so bestätigen. Also so viel, also es klang auf dem Parteitag echt wesentlich schlimmer, als es tatsächlich war. Also so viel Kuddelmuddel ist da wohl echt gar nicht und es wird wohl echt absehbar in einem Monat spätestens alles auf dem aktuellen Stand sein und dann können die Leute auch genau anfangen, erwirken, was so virtuelle Kreisverbandsbudgets und so angeht. Also es denke ich alles im grünen Bereich. Ja, wunderbar. Das freut doch zu hören. Also ich bin echt gespannt. Ich darf das ja prüfen Ende des Wahljahres und hoffe, dass es dann wirklich einfach wird für uns. Das hoffe ich auch. Ja, schön. Das waren im Prinzip die Fragen zu den letzten 3 Wochen, die ich so hatte. Möchtest du noch irgendwas erzählen, wovon ich noch nichts gehört habe? Oder? So, da ist die Tasse wieder. ich glaube, das war jetzt, also wirklich die wichtigsten Sachen waren das soweit. Ich kann jetzt persönlich ein bisschen quatschen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ein bisschen programmatische Arbeit eher gemacht und weniger im Vorstand, aber ich versuche das ja eh so ein bisschen aufzuteilen. Hatte ich auch irgendwie angekündigt, dass ich mich da nicht ganz zurückhalten möchte. Aber sonst, das waren jetzt auf jeden Fall die wichtigen Begebenheiten, die so was im Vorstand, denke ich, angeht. Und ja, Donnerstag ist ja die nächste Sitzung schon wieder und dann geht's halt weiter. Ja, ich hoffe auch, dass ich das vor Donnerstag noch veröffentlicht bekomme. Und wir sind ja eine Woche zu spät dran. Ich habe ja, irgendwie warst du die letzte Woche nicht zu erreichen. Warst du Urlaub? Hattest du Urlaub gehabt oder... Nee, aber ich habe halt, wie gesagt, die ersten paar Wochen sehr, sehr reingehauen und dann mir eine Woche so ein bisschen Rückzug gegönnt, mal weil ich jetzt morgen auch eine neue Arbeitsstelle anfange und vorher einfach so ein bisschen Entspannung ist dann zwischendurch auch nicht verkehrt. Man trifft ja dann doch ganz gerne dahin ab, irgendwie Vollzeit für die Piraten zu arbeiten und ausgebrannte Vorstände sind ja auch doof. Ja, natürlich. Also ich denke, das können viele bestätigen. Ich bin auch abends, jeden Abend 2, 3 Stunden hier mit Podcast, mit Grundarbeit. Das ist es einfach so, ne? Es ist wie eine Sucht, die Piratenpartei, oder? Ja, sehr schlimm. Also entweder kann ich halt echt den ganzen Tag komplett durcharbeiten für uns oder halt dann halt lieber gar nicht. Also so halb-halb fällt mir auch manchmal ein bisschen schwierig, aber gerade halt, wenn man was Neues so anfängt, vorher sollte man sich doch einfach ein bisschen sammeln. Ja, das denke ich auch. Aber du sagst gerade programmatisch gearbeitet. Hast du für den BPT schon was vorbereitet, oder? Ja, wenn es nach mir läuft, was es leider fast nie tut, weil immer wieder so Kleinigkeiten dazwischen kommen, müssen die Programmanträge soweit auch irgendwie in nächsten 1, 2 Tagen eigentlich öffentlich gehen. Also ich wollte jetzt eine andere Fabrik einstellen, was halt Thema Urheberrecht auf Bundesebene angeht und ins Liquid hauen und etc. Also eigentlich sind die Sachen soweit halbwegs fertig und dann mal gucken, was sich so ein Feedback ergibt, noch so eine Anmerkung ergibt, was man noch verbessern könnte. Das sollte aber eigentlich relativ jetzt die nächsten Tage passieren. Wird es dann auch eine Pressemitteilung geben? Weil ich sag mal, von der Potsdamer Konferenz, wo halt auch viel für Bochum erarbeitet worden ist, gab es eine PM, wirst du da auch so, oder ihr, ich weiß gar nicht, hast du das alleine gemacht oder machst du das in welcher AG machst du das? Ich habe ja immer wieder so in den letzten Monaten oder im halben Jahr immer wieder Feedback zu allen möglichen Punkten aus dem Programm bekommen. Die habe ich so versucht, so ein bisschen einzuarbeiten. Habe hier und da mal wieder ein paar Leute geschnappt, ohne jetzt hier Intransparenz vorwerfen zu wollen. Das kam leider auch mal auf, mit denen ich vorher einfach schon mal gut zusammengearbeitet habe. Mal geguckt, was man, wie man dieses Riesenpapier, was wir da zum Urheberrecht hatten, irgendwie vernünftig in so ein Wahlprogramm gießen können. Aber wie gesagt, deswegen geht das ja eh jetzt die Tage nochmal online, um nochmal weiter Feedback zu sammeln. Eine Pressemitteilung, denke ich, aber wird es dazu erstmal nicht geben, weil es ist ja erstmal nur ein Programmantrag und das wäre ein bisschen Quatsch, über ungelegte Eier irgendwie Pressemitteilung zu veröffentlichen. Ja klar, aber ich sag mal, man kann ja, denke ich mal, dann über die GEMA-Sache auf jeden Fall was veröffentlichen. Ja, das kommt ja sowieso. Also, wie gesagt, so Akt-Setting betreiben und für die nächste Einzelne ganz, ganz, ganz stark gegen diese geplanten Preiserhöhungen der GEMA vorgehen. Ja, gut. Du hast gesagt, Donnerstag, wann und wo findet die Sitzung statt? Du müsstest den Knopf wieder drücken. Ja, tue ich. Das funktioniert so alle 6, 7 Mal drücken, geht der Kopf auch wieder tatsächlich an. Die findet ja 20:30 Uhr hier im Mumble halt statt, wie üblich. Gut, also Donnerstag 20:30 Uhr gibt's Neues vom Vorstand. Ich hoffe danach auch schnell wieder ein Podcast. Daniel, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, diese 20 Minuten und ein bisschen über eure Arbeit berichtet hast, damit die Leute nicht meckern können. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann noch einen schönen Abend. Ja, den wünsche ich dir natürlich ebenfalls, ne? Und unseren Zuhörern. Okay. Ja, danke. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.